Der lebende Leichnam. Ein Drama von Leo Tolstoi in einer Funkbearbeitung von Helene Schmoll. Die Personen und ihre Darsteller sind Fedor Protasov, genannt Fedja, Rudolf Fernau. Karenin, ein Freund seines Hauses, Friedrich Schönfelder. Marsha, ein Zigeunermädchen, Gabriele Reismüller. Ivan Pietuschkow, ein verkommener Maler, Otto Schlandt. Untersuchungsrichter Theodor Loos, Advokat Karl Box, Artemjew, ein Spitzel, Kurt Haars, Kellner Walter Thurau. Ferner wirken mit Ina Ritter, Lilo Simon, Heinz-Dieter Eppler, Kurt Karas, Hans Lindeck, Michael Sprang, Wolfgang Warmke. Musik Heinrich Feischner, Spielleitung Claire Schimmel. Fedja. Fedja. Immer träumen Sie. Woran denken Sie, Fedja? Denken. Denken. Ivan Pietuschkow. Ich denke nicht. Ich vergesse. Vergessen. Ach, nur vergessen. Sie müssen ein merkwürdiges Leben geführt haben, Fedja. Im Gegenteil. Ein sehr einfaches. Ein sehr einfaches, mein lieber Freund. Ein sehr einfaches. Ich muss mich über Sie wundern. Wie konnten Sie so herunterkommen? Wie konnten Sie vergessen, was Sie sich selbst schuldig sind? Vergessen. Ja, das ist es. Lass mich doch vergessen. Sie sehen elend aus, grau und elend und blass wie ein Leichentuch. Wie können Sie sich so gehen lassen? Ihr Mitgefühl bewegt mich, Ivan Pietuschkow. Glauben Sie mir, ich bin mir durchaus immer bewusst, dass es verkehrt ist, was ich mache. Ich habe mich immer geschämt. Aber da ist zuerst der Branntwein. Ja, ja, ich verstehe. Nein, nein, nicht, dass Sie glauben, ich mache mir besonders viel daraus. Aber auch jetzt, da ich mit Ihnen rede, schäme ich mich. Aber warum sollten Sie sich schämen, Fedja? Sie scheinen mir begabt mit einem so feinen Gefühl für das, was gut und recht ist. 10 Jahre führe ich nun dieses verkommene Leben und es ist das erste Mal, dass mir ein verständiger Mensch wie Sie Teilnahme zeigt. Ich danke Ihnen. Ich verstehe, Fedja. Doch warum schämen? In Ihren Kreisen, ich meine, in den Kreisen, denen Sie doch ganz offenbar entstammen. Aber das ist es doch gerade, Pjedjuschkow, in meinen Kreisen. Wer in meinen Kreisen geboren ist, der kann nur wählen zwischen drei Möglichkeiten. Einem Amt, und das bedeutet Geld verdienen, und die Korruption, in der wir leben, vermehren und sich an dem Schmutz beteiligen. Das war mir zuwider. Vielleicht auch war ich nicht fähig dazu. Vor allem aber war es mir zuwider, Staatsbeamter zu spielen oder im Aufsichtsrat einer Bank zu sitzen. Das alles ist so gemein, so gemein. Man schämt sich. Sobald man aber trinkt, verliert sich das. Ja, der Branntwein, Ivan Pjedjuschkow, der Branntwein. Und die Musik. Oh ja, ich verstehe. Die große Oper. Beethoven. Nein, das meine ich nicht. Aber die Lieder der Zigeuner. Die Zigeunermusik. Was für ein Leben. Das flößt so viel neue Kraft ein. So viel Kraft. Ich begreife sehr gut, Fedja. Aber die anderen Möglichkeiten, die es gibt, so sagten Sie doch, was damit? So viel neue Kraft und so viel vergessen. Was fragten Sie, Ivan Pjedjuschkow? Sie nannten doch drei Möglichkeiten des Lebens für einen Mann Ihrer Kreise. Ach, richtig. Der zweite Weg wäre natürlich, die Korruption zu bekämpfen. Aber das verlangt Heroismus. Und ein Held bin ich nie gewesen. So blieb mir nur das dritte. Alles zu vergessen, zu trinken, liederlich zu werden und zu singen. Und genau das habe ich getan. So weit habe ich es damit gebracht. Und die Arbeit? Arbeit. Ach. Ich hab's versucht. Ich taugte nicht dazu. Mich ekelt das alles an. Was soll ich dazu sagen? Aber das Familienleben, Fedja. Ich wäre glücklich gewesen, hätte ich eine Frau gehabt, die mich geliebt hätte. Die meine hat mich ruiniert. Ich war mit einer idealen Frau verheiratet. Ist sie gestorben? Sie lebt. Aber wie soll ich es Ihnen erklären? Es war keine Harmonie zwischen uns beiden. Irgendetwas fehlte in unserer Ehe. Verstehen Sie? Musik und Spiel. Da begann ich, sie zu vernachlässigen. Das kann ich gut verstehen. Und so ging das dann weiter. Nun lieben wir die Menschen immer nur um des guten Willen, das wir ihnen antun, und hassen sie um des bösen Willen, das sie von uns erleiden. Und ich habe meiner Frau sehr viel Böses angetan. Und eben wegen dieser meiner Gemeinheit liebte ich sie immer weniger, während sie indessen mich zu lieben schien. Warum sagten Sie schien? Weil ich mir nie darüber klar war. Wie hätte sie mich auch lieben sollen? Als sie mit dem Kind ging, trieb ich mich nächtelang herum. Dann, als es da war und sie es näherte, kam ich betrunken nach Hause. Als das Kind dann krank war, kümmerte mich nichts und blieb immer länger fort. Und dann schämte ich mich wieder und versprach ihr Besserung, nur um hinterher noch mehr zu verkommen. Wie gesagt, um meiner Gemeinheiten willen liebte ich sie immer weniger. Und sehen Sie, mit Mascha war es das gerade Gegenteil. Sie habe ich immer gut behandelt. Ihre Liebe habe ich nie ausgenutzt. Darum liebe ich Mascha. Wer ist Mascha? Eine Zyganka. Eine Zigeunersängerin vom Chor. Eine Zigeunerin? Ja. Ich liebte es über alles, zu den Zigeunern zu gehen. Wenn der Chor das Lied vom Abendrot sang. Ich lag in Hemdärmeln auf den Bibern und träumte gegen die Decke. Auf dem Tisch stand eine Flasche Champagner mit Gläsern. Oh, ich kann das gut verstehen, Fedja. Erzählen Sie doch. Bravo, Mascha. Mascha, und jetzt sing endlich das Abendbrot. Mascha, dein Solo. Komm, sing, Mascha. Ach, Fedja. Wenn du mir so nah in die Augen siehst, wie soll ich da singen können? Ach, sing doch, Mascha. Ach, Mascha, was hast du aus meinem Herzen gemacht? Ach, wenn ich einen lieb hab, sing ich immer besonders schön, Fedja. Warum kann man nicht ewig so vergessen? Ich sagte dir doch, Fedja, wenn ich einen lieb habe, singe ich besonders schön. Doch sprich doch jetzt nicht. Oh. Hör doch, wie sie singen. Es ist Freiheit. Ungebundenheit. Hast du mich lieb? Merkst du es nicht? Aber du weißt doch, ich habe eine Frau, ich bin verheiratet. Was wird der Chor dazu sagen? Was geht denn Chor an, wenn ich liebe? Wenn ich singe, singe ich. Und wenn ich liebe, liebe ich. Macht mich das glücklich. Bist du's auch? Natürlich bin ich glücklich. Wenn wir nette Gäste bei uns haben, sind wir immer glücklich. Gesang. Ich kann das verstehen. Ich verstehe Sie vollkommen, Fedja. Tja, sehen Sie, diese Zyganka liebte mich wirklich. Und wenn ich jemals etwas Gutes getan habe, so ist es dies, dass ich ihre Liebe nicht missbraucht habe. Sie blieb immer rein. Mitleid? Oh nein. Nein, nicht Mitleid war es, was ich für sie empfand. Sie war für mich stets etwas Heiliges. Und wenn ich sie nicht unglücklich gemacht habe, so geschah es deshalb, weil ich sie so innig liebte. Aber meine Frau habe ich gequält. Nicht, weil ich sie nicht liebte. Nein, ich habe sie nicht geliebt. Oder? Ich weiß nicht. Natürlich muss es sie gefesselt haben. Zigeunerinnen sind dazu erzogen, nur an Gewinn und ihren Vorteil zu denken. Und dann gerade dort eine so reine, selbstlose Liebe. Dieser Gegensatz vor allem muss sie ja gefesselt haben. Wir Maler nennen das Valeur. Sie erhalten ein vollkommenes, brillantes Rot erst, wenn sie es neben ein Grün stellen. Doch, das ist was anderes. Warum erzählen Sie nicht weiter? Weil dieser Artemjew dort, der will doch nicht etwa an unseren Tisch kommen. Er hat seine Ohren überall. Ah, Fedja, begrüße Sie. Ich mag den Kerl nicht. Herr Fedja, wir plaudern gern mit unserem großen Künstler Iwan Pietuschkow, wie ich den Eindruck gewinne. Ja, wir kennen uns. Hast du das Porträt fertig gemacht, Pietuschkow? Nein, hab's verpatzt. Ah, ich störe wohl. Ja, Fedja erzählte mir von seinem Leben. Geheimnisse? Da will ich nicht stören. Ich reiß mich nicht um eure Gesellschaft, Schafsköpfe. Ich mag diesen Kerl nicht. Keller! Er ist beleidigt. Und wenn schon. Wenn so einer dabei sitzt, bekomme ich kein Wort über die Lippen. Bei Ihnen ist das etwas anderes. Keller, bring mir einen Schnaps. An dem Tisch hier werde ich die beiden Herren... Er will nicht stören. Hören Sie? Er ist beleidigt. Ich kann nicht anders. Ich bin eben so. Ja, wovon sprach ich? Von Ihrer Frau. Wie sind Sie denn auseinandergekommen? Ja, es ist eine merkwürdige Geschichte. Meine Frau ist wieder verheiratet. Sie sind geschieden. Sie ist Witwe geworden. Wie soll ich das verstehen? Ganz wörtlich. Sie ist Witwe geworden. Ich existiere doch nicht mehr. Wieso denn? Ebenso. Ich bin nicht mehr am Leben. Ich bin ein Leichnam. Nun stell den Schnaps schon hierher, Narr. Ja, ich... Ich bin ein Leichnam. Sehen Sie, Ihnen kann ich es ja erzählen. Es ist ja alles schon eine ganze Weile her und meinen vollen Namen, den kennt ja schließlich niemand, auch Sie nicht. Die Sache war so. Ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich vergessen wollte. Ich trank und ging zu den Zigeunern und brachte meine Frau bis an den Rand der Verzweiflung. Als alles so weit gekommen war, erschien ihr Beschützer. Ihr Beschützer? Verstehe. Nein, Sie brauchen nicht gleich etwas Schlimmes zu denken. Der Mann war mein Freund. Er ist ein anständiger, grundanständiger Mensch sogar. In jeder Weise das Gegenteil von mir. Fedja. Doch, ich sage Ihnen, er ist ein Ehrenmann. Meine Frau und er kannten sich seit ihrer gemeinsamen Kindheit. Er hatte sie immer geliebt, aber als sie mich heiratete, hatte er sich damit abgefunden. Als ich dann aber anfing, meine Frau schlecht zu behandeln und sie mehr und mehr vernachlässigte, kam er häufiger zu uns. Und dies traf sich mit meinen eigenen Wünschen. Das verstehe ich nicht. Aber er war doch der Bessere von uns beiden. Ich sage Ihnen, ich war zu der Zeit schon völlig runtergekommen und hatte meine Frau verlassen. Ich selbst schlug den beiden vor, sich zu heiraten. Aber meine Frau wollte von einer Scheidung nichts wissen. Doch ich trieb es immer Ärger. Ich kümmerte mich auch nicht um sie, als das Kind krank war. Er aber, ihr Beschützer, war immer an ihrer Seite und schickte ihr die besten Ärzte und tröstete sie. So etwas verbindet. Und dann erfuhr sie noch die Sache mit Marsha. Schließlich wollte auch sie sich scheiden lassen. Die alte Geschichte. Oh nein, durchaus nicht. Es geschah etwas Unglaubliches. Etwas, was ich nicht erwartet hatte. Das Kind war wieder gesund. Ich hatte davon gehört. Wie gesagt, ich war damals bei den Zigeunern. Geld fragen nach Fetja. Was für ein Herr? Ich den Herrn nicht kennen. Feiner Herr, Zobelpelz. Lass ihn herein. Lass der Teufel, wer nach mir Sehnsucht hat. Victor? Na, dich hätte ich am wenigsten hier erwartet. Überleg doch ab. Welch ein Zufall führt dich hierher. Na, komm, setz dich. Und komm, setz dich doch endlich. Willst du das Lied vom Abendrot hören? Je voudrais vous parler sans témoin. Worüber? Votre femme a chargé de cette lettre et puis... Ein Brief? Ein Brief von meiner Frau? Dann gib her. Ach, lass doch die Förmlichkeit und setz dich. Sag mal, Karenin, du weißt, was in diesem Brief steht. Ich weiß es. Ich möchte dir aber sagen... Du glaubst natürlich, ich bin betrunken und weiß nicht, was ich rede. Und natürlich bin ich etwas betrunken, aber in dieser Sache sehe ich ganz klar. Verstehst du? Also, was hast du mir von meiner Frau auszurichten? Ich sollte dich aufsuchen und dir sagen, dass Lisa dich erwartet. Mich erwartet? Ja. Sie lässt dich bitten, alles zu vergessen und zu ihr zurückzukommen. Ich verstehe nicht. Lisa schickte nach mir und ersuchte mich, dir das zu sagen. Ja, warum gerade? Dich? Fedja, ich bitte dich nicht nur im Auftrag deiner Frau. Auch mir liegt es am Herzen, wirklich, Fedja. Geh zurück zu ihr. Du bist besser als ich. Ach, was rede ich da? Besser als ich zu sein ist nicht schwer. Du bist einfach ein anständiger Mensch. Und schon deshalb werde ich bei meinem Entschluss bleiben und sie freigeben. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich kann einfach nicht zurück. Ich kann nicht und ich will es nicht. Wie soll ich denn zurück? In diesem Zustand, wie ich jetzt bin? Doch, Fedja. Du kommst. Jetzt gleich. Ich werde ihr sagen, dass du kommst. Zuerst gehst du mit zu mir und morgen... Ja. Was morgen? Ich bleibe immer ich. Und sie? Bleibt sie. Ich habe ihr gesagt, sie soll Schluss mit mir machen, wenn ich noch einmal mein Wort breche. Ich habe mein Wort gebrochen. Also, Schluss. Aus. Für dich, Fedja. Nicht aber für sie. Merkwürdig. Warum gerade du dich so bemühst, uns wieder zusammenzubringen? Fedja. Hör mal, Karenin. Wärst du in meiner Lage, es klingt natürlich sonderbar, so etwas zu sagen, bei deinem Zartgefühl, würdest du genauso handeln, das heißt, du würdest deine Wege gehen, du würdest Schluss damit machen, anderen auf dem Weg zum Glück ein Hemmschuh zu sein. Ein Hemmschuh? Kann Lisa denn überhaupt ohne dich leben? Sie kann es. Und sie wird glücklich sein und viel glücklicher als mit mir. Ich fürchte, nein. Na, das scheint dir so. Doch sehen wir davon ab. Die Hauptsache ist... Ich kann nicht zurück. Nimm ein Stück Pappe. Biege so oder so. 100 Mal kannst du es hin und her biegen und es bleibt ganz. Aber beim 101. Mal, da bricht es in zwei. Und so war es zwischen mir und Lisa. Ich kann ihr nicht mehr in die Augen sehen und es täte mir weh. Und mir geht es ebenso, glaub mir das. Fedja. Aber siehst du, ich bin doch für sie überflüssig. Gewiss, ich bin ihr Gatte, der Vater ihres Kindes, und doch bin ich hier im Wege. Fedja, ich bitte dich. Unterbrich mich jetzt nicht. Du denkst natürlich, ich bin eifersüchtig, aber nicht im geringsten. Erstens habe ich kein Recht dazu, es zu sein, und zweitens keinen Anlass. Du bist ihr alter Freund und auch der meine. Du liebst sie und sie liebt dich. Das glaubst du. Sie liebt dich, wie eine anständige, moralische Frau eben lieben kann, wenn sie ihrem Gatten treu bleibt. Aber sobald dieses Hindernis, sobald ich beseitigt bin, wird sie dich anders lieben. Und ich werde dieses Hindernis beseitigen. Und ihr werdet glücklich sein. Es soll also dabei bleiben? Es muss. Aber ich danke dir von Herzen, Karenin. Die Erinnerung an dich wird mir stets lieb und wert sein. Fedja. Ich gebe euch jede Freiheit. Bitte richte ihr das aus. Und nun... Mascha, sing doch noch einmal das Abendrot. Hör dir das an, Karin, du, wie sie das singt, wie sie das singt. Soll ich ihr geben? Ach, was du willst. Wo ist denn Karenin? Ausgerückt? Ha, wohl in der Teufel. Mascha, weißt du, wer das war? Viktor Karenin. Hab den Namen schon mal gehört. Viktor Karenin, der anständigste Mensch unter der Sonne. Weißt du, was er wollte? Er wollte mich zurückholen zu meiner Frau. Sie liebt mich, Narren, und ich treibe hier solche Possen. Das ist bestimmt nicht recht von dir, Fedja. Solltest zurück zu ihr. Solltest Mitleid haben. Findest du? Ich finde nicht. Wenn du sie natürlich nicht lieb hast. Es ist dein eigen Ding um die Liebe. Woher weißt du denn das? Ich weiß es eben. Küss mich. Sie sagten, Fedja, Ihre Frau lebt und ist verheiratet mit jenem Karenin. So sagten Sie doch. Und Sie selbst sind gestorben. Ein Leichnam. Wie soll ich das alles verstehen? Nun hören Sie. Nachdem ich mich also geweigert hatte, zurückzugehen, wollte auch meine Frau die Scheidung. Ja, sie drängte nun geradezu darauf. Aber sie verlangten, ich solle alle Schuld auf mich nehmen. Das konnte ich nicht. Es widerstrebte mir, diese ganze Scheidungskomödie und Verlogenheit mitzumachen. Sie können mir glauben, es erschien mir bei dem Gedanken an diese Lügen vor dem Konsistorium leichter zu sein, Selbstmord zu begehen. Aber es hat sich doch irgendwie arrangieren lassen. Versetzen Sie sich doch in meine Lage. Ich versuche nicht, mich besser zu machen, als ich bin, aber es gibt Dinge, die ich einfach nicht fertig kriege. Ich kann zum Beispiel nicht lügen. Es war doch eine Kette von Umständen schuld. Und nun hätte ich sagen sollen, dass ich die alleinige Schuld trüge? Nein, das konnte ich nicht. Zum Glück gab es einen einfacheren Weg. Wieso? Einen viel einfacheren. Und ich war bereit, ihn zu gehen. Ich wollte ihn wahrhaftig gehen. Ich will auf keinen Fall gestört werden. Ganz wie Sie wollen, mein Herr. Bringen Sie eine Flasche Champagner. Und fragen Sie den Wirt, ob für mich ein Brief oder irgendetwas da ist. Für Fedja Protasov, hören Sie? Gewiss, mein Herr. Dann sage dem Klavierspieler, er soll das Lied vom Abendrot spielen. Hier sind 10 Rubel, komm. Ja. Wie der Herr wünscht. Lisa und Viktor, ich wende mich an euch beide. Ich will nicht lügen, indem ich euch Liebe oder Treue nenne. Ich kann ein Gefühl von Bitterkeit und Vorwurf, Selbstvorwurf, schmerzlich genug, nicht unterdrücken, wenn ich an euch denke, an eure Liebe, euer Glück. Ich weiß alles. Ich weiß, dass, obwohl ich der Ehemann war, eine Kette von Umständen dahin führte, dass ich der Eindringling bin. C'est moi qui suis l'entrée. Trotzdem kann ich das Gefühl der Bitterkeit und der Kälte gegen euch nicht verwinden. Theoretisch liebe ich euch beide, namentlich Lisa. Lisanka. Aber in Wirklichkeit empfinde ich nichts für euch. Ich weiß, dass ich Unrecht habe, doch ich kann nicht anders. Dieses zwiespältige Gefühl zwingt mich auf andere Weise, als ihres erwartet, euren Wunsch zu erfüllen. Zu lügen, eine alberne Farce aufzuführen und die Leute im Konsistorium zu bestechen, all diese Gemeinheiten sind mir zuwider. Ich mag mich damit nicht beschmutzen, ich kann einfach nicht. Es gibt einen anderen Ausweg, den will ich gehen, den allereinfachsten. Ihr wollt heiraten, um glücklich zu werden, ich bin euch im Wege, also muss ich mich aus dem Wege schaffen. Ich bin im Begriff, dies in diesem Augenblick zu tun. Wenn ihr diesen Brief lest, bin ich nicht mehr. Ja. Hier ist das Kuvert, das man für Sie abgegeben hat, mein Herr. Gib her. Hat der Herr sonst noch Wünsche? Nein, nein. Geh nur. Geld? Geld? Was? Skriptum. Es tut mir leid, dass ihr mir für die Scheidung Geld schickt. Es ist peinlich. Ich hätte es von euch nicht erwartet. Aber das ist ja nun gleichgültig. Ich habe so viele Fehler gemacht, dass die Reihe nun an euch ist. Mein Ausweg ist kürzer, billiger und sicherer. Ich stelle nur eine Forderung. Seid mir nicht böse, behaltet mich in guter Erinnerung. Lebt wohl. Fedja. Und nachdem Sie den Brief geschrieben hatten, sprechen Sie doch weiter, Fedja. Ja, ach richtig, ja. Na, das war so. Tags darauf fand man am Flussufer meine Kleider und darin meine Brieftasche nebst allerhand Schriftstücken. Aber man hat sie doch nicht gefunden. Doch. Stellen Sie sich vor, man hat mich gefunden. 8 Tage später fischte man meinen Leichnam auf. Man holte meine Frau und fragte sie, ob ich es sei. Der angeschwemmte Körper war schon stark verwest. Sie sah kaum hin vor lauter Aufregung und sagte, ja, ja, da ist's. Und dabei blieb es? Dabei blieb es. Ich wurde begraben, sie heirateten und sind glücklich. Und ich lebe halt auch und trinke. Gestern ging ich an ihrem Haus vorüber. Die Fenster waren hell erleuchtet. Ein Schatten glitt vorüber. Manchmal ist mir ganz elend zumute. Manchmal auch wieder geht's. Am scheußlichsten ist mir's, wenn ich kein Geld habe. Ja, aber ich verstehe Sie noch immer nicht, Fedja. Sie wollten sich doch umbringen, nicht wahr? Oder haben sich umgebracht. Aber, nicht wahr, Sie sind doch am Leben. Gewiss doch. Als ich gerade dabei war, die Pistole anzusetzen, kam ein guter Mensch dazu und meinte, wozu? Was hat das für einen Sinn? Sie erinnern sich, ich erzählte schon von Masha, der Tsiganka. Sie kam. Masha. Ich war bei dir, bei Popov, bei Afremov war ich und dann... Ich dachte, du könntest hier sein. Der Kellner wollte mich zuerst nicht zu dir lassen, aber ich... Fedja, was soll das da? Eine Pistole? Oh, du, das ist ja großartig. Das ist ja toll, du. Du bist ja ein Narr, Fedja. Wahrhaftig ein Narr bist du. Du willst dich also wahrhaftig... Ich bring's nicht fertig. So, und ich zähle nicht, du, was? Antworte doch. Ich zähle nicht. Hast du denn kein Mitleid? Och, Fedja Wassiljewitsch, das ist doch ein Verbrechen. Ein Verbrechen, was du davor hast. Ist das der Lohn für meine Liebe? Ich wollte Lisa freigeben. Ich habe es ihnen versprochen. Ich kann sie nicht länger betrügen. Und ich? Was wird aus mir? Aus dir? Auch du wirst frei werden. Willst du dich denn ewig mit mir herumquälen? Gewiss will ich. Ich will nicht ohne dich leben. Was für ein Leben ist das mit mir? Du würdest etwas weinen und dann den Schmerz überwinden. Weinen? Gar nicht würde ich weinen. Der Teufel hol dich, wenn ich dir so wenig leid tue. Marsha, Marsha, liebe kleine Marsha, ich wollte doch das Beste. Das Beste immer für dich, ja, nur immer ganz allein für dich. Und wieso für mich, wenn ich mich doch töte? Natürlich für dich. Was bezweckst du eigentlich damit? Erstens muss ich mein Versprechen halten. Sie müssen frei sein, aber diese verlogenen Förmlichkeiten einer Scheidung kann ich nicht mitmachen. Angenommen, Sie wären verlogen. Ich für meinen Teil, joch, ich würde ich ja... Ich kann nicht. Zwei so vortreffliche Menschen. Warum sie noch länger auf die Folter spannen? Möchte wissen, was an ihr vortrefflich ist. Schließlich hat sie dich verlassen. Nicht sie hat mich verlassen. Ich bin von ihr gegangen. Ja, doch du bist an allem schuld und sie ist ein Engel. Hast du sonst noch Gründe? Was ist denn das für ein Leben? Seh doch selbst, dass ich ganz heruntergekommen bin und zu nichts mehr tauge. Unnütz und überflüssig. Fedja, das ist doch alles Unsinn. Du, Fedja, ich hab dich nun mal und ich lass dich einfach nicht mehr los, hörst du? Ich lass dich nicht los. Fedja, du bist doch ein Kerl. Mach doch Schluss mit der Lumperei. Das ist leicht gesagt. Du kannst es. Wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich fast, ich könnte es. Fedja, alles kannst du. Was ist das für ein Brief? Hast du das geschrieben? An sie? Gib her, ich zerreiß ihn. Nein. Hast du geschrieben, dass du dich umgebracht hast? Ja? Hast du was von der Pistole geschrieben oder nur so vom Umbringen? Ich schrieb, dass ich aus dem Leben scheide. Gib mir den Brief. Schnell. Du, ich habe mal in einem Buch gelesen, darin kommt einer vor, Rachmanow heißt er, glaube ich, der macht den Leuten eines Tages vor, er sei ertrunken. Kannst du schwimmen? Nein. Großartig. Gib mir deine Kleider, alles, auch deine Brieftasche. Komm, wir gehen gleich in deine Wohnung. Dort ziehst du dich um. Das ist doch Betrug. Und wenn? Du gehst baden, deine Kleider werden am Ufer aufgefunden, deine Brieftasche dabei und dieser Brief. Ja, und dann? Das fragst du? Dann gehen wir weit fort und haben ein schönes Leben. Ja, Fedja, Leben. Leben. Oh, Marsch. Leben, ja. Und vergessen. Alles vergessen. Und so wurde alles arrangiert. Ich nahm einen anderen Namen an und ging dorthin, wo mich keiner kannte. Und lebe. Sie leben, Fedja. Ja, ja, natürlich. Nun habe ich alles verstanden. Und Sie sagen, Sie hätten ein alltägliches Leben geführt? Mit Verlaub. Ich habe Ihre Geschichte mit angehört, Fedja. Wider meinen Willen, natürlich. Aber Sie sprachen so laut, dass ich gar nicht umhin konnte, Sie mit anzuhören. Eine ausgezeichnete Geschichte übrigens, muss ich sagen. Eine profitable Geschichte. Gratuliere Ihnen dazu. Sie sagen, Sie fühlen sich hundeelend, wenn Sie kein Geld haben. Warum haben Sie keins? In Ihrer Situation sollten Sie immer Geld haben. Sehen Sie, Sie sind ein Leichnam. Exzellent. Erlauben Sie, ich habe die Geschichte nicht Ihnen erzählt. Ich wünsche Ihre Ratschläge nicht. Und ich wünsche Ihnen, diese Ratschläge trotzdem zu geben. Sie sind ein Leichnam. Gut. Aber wenn Sie nun plötzlich wieder lebendig würden, was dann? Dann sind Ihre Frau, pardon, Ihre Witwe, und dieser feine Herr Karenin, so hieß er doch, was sind Sie? Bigamisten sind Sie und werden bestenfalls den Genuss einer Verbannung nach Sibirien haben können, wenn Sie plötzlich lebendig werden, Fedja, nicht wahr? Warum soll Ihnen da das Geld ausgehen? Ach, gehen Sie! Einfach einen Brief schreiben, Fedja. Oder wenn Sie nicht wollen, schreibe ich ihn. Geben Sie mir nur die Adresse. Sie werden mir noch dankbar sein. Machen Sie doch endlich, dass Sie fortkommen. Los! Ich habe Ihnen gar nichts erzählt. Seltsam, Fedja. Ich habe aber alles gehört. Der Kellner auch. Er hat auch gehört, wie Sie gesagt haben, dass Sie ein Leichnam sind. Schuft, Erpresser. Ich? Ein Schuft? Die Polizei wird Ihnen erklären, wer hier ein Halunke ist. Die Polizei wird Ihnen das erklären, Fedja. Die wird Ihnen sagen, wer hier der Halunke ist. Er wird Sie zur Anzeige bringen, Fedja. Er ist ein Lump. Ein ganz übler Erpresser, ich weiß es. Dieser Schuft. Pietuschka, hören Sie. Verwahren Sie das kleine Paket hier für mich. Ich trage es seit damals immer bei mir. Sie haben mein Vertrauen, Pietuschka. Ich verlasse mich auf Sie. Wenn es wirklich dahin kommt, dass ich meine, wenn es wirklich vor Gericht geht, dann setzen Sie alles daran, mir dieses Paket auszuhändigen. Irgendwie, hören Sie, es ist wichtig für die Sache. Fedja, Sie können sich immer auf Ivan Pietuschka verlassen. Oh, Petjuschkow. Ach, Nietzsche, wo. Wir wollen alles vergessen, Petjuschkow. Trinken und vergessen. Bitte setzen Sie sich dorthin. Ich will stehen. Was wollen Sie von mir? Ich muss Sie verhören. Welche Eigenschaft? In meiner Eigenschaft als Untersuchungsrichter. Bitte Sie, auf meine Fragen zu antworten. Fragen Sie doch endlich los. Ihr Name? Den wissen Sie doch. Antworten Sie gefälligst. Na schön. Fedor Protasov, genannt Fedja. Stand, Konfession, Alter? Wie Sie nur so überflüssige Fragen stellen können. Fragen Sie doch nach dem, worauf es ankommt und nicht nach diesen Albernheiten. Ich bitte Sie, sich in Ihren Ausdrücken zu mäßigen, meine Fragen zu beantworten. Wenn Sie sich nicht schämen, solche Fragen zu stellen? Stand, Kandidat, Alter 40 Jahre, Konfession orthodox. Und was noch? Wussten Herr Karenin und Ihre Frau... Sie meinen Frau Karenin? Ich meine Ihre Frau, Fedor Protasov. Wussten diese beiden also, dass Sie lebten, als Sie Ihre Kleider am Flussufer ließen und verschwanden? Nicht das Geringste wussten Sie. Ich wollte Selbstmord begehen, aber dann... Das brauche ich doch Ihnen nicht zu erzählen. Tatsache ist, sie wussten nichts davon. Es wird aber gegen Lisa Protasow, gegen ihre Frau, die Beschuldigung erhoben, dass sie, obgleich sie wusste, dass sie noch lebten, einen anderen geheiratet hat. Sie wusste es nicht. Und weiterhin, dass ihre Frau, um sich von ihnen, also ihrem Ehegatten, zu befreien, sie durch Zahlung einer Geldsumme dazu zu bestimmen gewusst habe, dass sie durch Vorspiegelung eines Selbstmordes einen Betrug begingen. Das ist ja alles nicht wahr. Das Geld war zur Scheidung bestimmt. Hm. Und wie kommt es, dass gerade um dieselbe Zeit die Betreibung der Sache beim Konsistorium aufhörte und das dem Advokaten ihrer Frau erteilte Mandat zurückgezogen wurde? Das weiß ich nicht. Und als ihre Frau von der Polizei aufgefordert wurde, den aufgefundenen Leichnam zu rekognoszieren, wie kam es da, dass sie in dem Toten sie wiedererkannte? Mein Gott, sie wird in solcher Aufregung gewesen sein, dass sie nach dem Toten gar nicht hinsah. Sie war so überzeugt, dass ich es war, dass sie zur Antwort gab, ja, ja, er ist's. Ihre Frau hat sich den Leichnam also nicht genauer angesehen, weil sie sich in einer sehr begreiflichen Aufregung befanden. Ganz recht, Herr. Seltsam, Ihre Frau hat bei der soeben erfolgten Vernehmung mit fast den gleichen Worten geantwortet. Was ist daran so seltsam? Nun, ich kann die Lage Ihrer Frau und die jenes Herrn Karenin, wie auch Ihre eigene Fedor Protasow, sehr wohl begreifen. Und auch die Geschworenen werden ihr Rechnung tragen, falls... Ich rate Ihnen, endlich alles zu enthüllen. Ich habe nichts zu enthüllen. Ist es nicht sonderbar, dass Ihre Frau jenen Abschiedsbrief, den Sie Fedor Protasow angeblich geschrieben haben, verlegt haben will? Sonderbar, gerade dasjenige Beweisstück zu verlegen, das dem Gericht die Überzeugung von der Richtigkeit der Aussagen am ehesten beibringen könnte. Ich rate Ihnen wirklich, was ich soeben auch den beiden anderen geraten habe. Verheimlichen Sie nicht, was doch vor aller Welt zutage liegt. Erzählen Sie endlich den Hergang der Sache so, wie er war, umso mehr als... Aber Tatsache ist doch, dass Sie gar nichts wussten. Für Sie war ich tot. Vor dem Polizeikommissar haben Sie eine andere Aussage gemacht. Da war ich betrunken, aber jetzt bin ich nüchtern und rede die volle Wahrheit. Sie haben nichts gewusst. Sie glaubten, ich sei nicht mehr am Leben. Und es wäre alles so geblieben, wenn ich Artemjew, dieser Schuft... Ich verwarne Sie! Wenn irgendjemand schuldig ist, bin ich's allein. Sie wollen Kavalier sein. Ich begreife das. Aber das Gesetz verlangt Wahrheit. Es wird im Protokoll heißen, der Angeklagte verstrickte sich in Widersprüche, verweigerte die Aussagen auf wesentliche Fragen. Nun, wie Sie wollen... Finden Sie nicht, wie beschämend solche Fragen sind, Herr Untersuchungsrichter? Welchen Zweck hat es, so in fremden Angelegenheiten herumzuschnüffeln? Sie fühlen sich im Besitz der Macht und wollen Sie dadurch zeigen, dass Sie Leute, die tausendmal besser und ehrenwerter sind als Sie, dieser moralischen Folter unterziehen? Ich bitte Sie! Was gibt es da zu bitten? Ich sage, was ich denke und Sie haben es niederzuschreiben. So wird doch endlich einmal solch ein Protokoll einen vernünftigen Inhalt bekommen. Zwischen uns, Lisa, Karenin und mir, bestanden verwickelte Beziehungen. Ein Streit des Guten mit dem Bösen. Ein seelischer Kampf, von dem Sie sich keinen Begriff machen können. Dieser Kampf führte schließlich zu einer Katastrophe, die Ihre Lösung fand. Alle Beteiligten waren mit dieser Lösung zufrieden. Sie sind glücklich, sie lieben einander und haben mich vergessen. Und ich war bei all meiner Verkommenheit glücklich darüber, dass ich aus dem Leben geschieden war, um denen nicht mehr im Wege zu stehen. Wir lebten alle drei weiter, bis plötzlich ein Schurke auf der Bildfläche erscheint, der mich zum Erpresser machen will. Ich heiße in seiner Wege gehen und er geht zu Ihnen, dem Kämpfer für Recht und Gesetz, dem Hüter der Moral und Sie, der Sie an jedem ersten des Monats Ihr Gehalt bekommen. 20 Kopeken für jede begangene Gemeinheit. Lernen Sie nochmals, ich lasse Sie. Ihre Uniform und haben den Mut, sich über Leute, denen Sie nicht einmal das Wasser reichen können, führen. Die Sie nicht einmal in Ihr Vorzimmer einlassen würden, leichten Herzens lustig zu machen. Ich fürchte mich vor niemand. Ich bin ja ein Leichnam und Niemand kann mir etwas anhaben. Schlimmer als es mir geht, kann es mir nicht gehen. Immer zu, also lassen Sie mich ab. Abführen! Führen Sie den Mann ab! Auf der Stelle! Lächerlich wären Sie doch, wenn Sie nicht so widerwärtig wären. Ausgezeichnet. Machen Sie da keinen Lärm. Wieso? Sie befinden sich im Bezirksgericht und ich in einem Wirtshaus. Sie stören die Verhandlung. Vergebung bitte. Wie weit ist die Sache? Ich kann Ihnen keine Auskunft geben. Sie können ja nicht herumlungern. Darf man in den Saal? Hinein dürfen Sie jetzt nicht. Machen Sie jedenfalls keinen Lärm. Machen Sie jetzt hier Platz. Die Sitzung ist unterbrochen, es ist Pause. Zu Tränen zu rühren. Moment, spannender möchte ich sagen. Nur eins begreife ich nicht, wie sie diesen Menschen so lieben konnte, dieses schreckliche Gesicht. Er zittert am ganzen Leibe. Kein Wunder bei dem Leben, das er geführt haben muss. Still, da ist er. Sehen Sie, wie erregt er ist. Lassen Sie mich durch, bitte. Fedja, Fedja. Ach, Fedjuschkow. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen konnte. Das Paket, Fedja. Ich hatte es Ihnen doch versprochen. Hier. Geben Sie her. Ich danke Ihnen, Fedjuschkow. Wie steht die Sache? Dumm, fade, langweilig, sinnlos. Nun, mein lieber Fedja, unsere Sache steht famos. Nur dürfen Sie mir beim Schlusswort nachher nicht alles verderben, verstanden? Ich will ja gar nicht sprechen, Herr Advokat. Was soll ich denn sagen? Ich will nicht. Sprechen müssen Sie, Fedja. Nur nicht nervös werden. Die Sache ist so gut wie gewonnen. Wiederholen Sie genau das, was Sie zu mir gesagt haben, dass, falls Sie verurteilt werden, Sie nur deshalb verurteilt werden, weil Sie sich nicht umgebracht haben. Das heißt, weil Sie eine Tat, die nach bürgerlichem, kirchlichem Recht als Verbrechen gilt, nicht begangen haben. Ich werde gar nichts sagen. Warum denn nicht? Weil ich nicht will. Aber sagen Sie, was kann schlimmstenfalls geschehen? Ich sagte Ihnen schon, schlimmstenfalls Verbannung nach Sibirien. Verschickung? Für wen? Für Sie und Ihre Frau. Und bestenfalls? Auflösung der zweiten Ehe. Das heißt, man will mich also wieder an Sie oder vielmehr Sie an mich ketten? So wird es wohl sein. Aber regen Sie sich nicht auf und bitte sagen Sie genau das. Reden Sie so, wie ich Sie instruiert habe und kein Wort zu viel. Na, wird schon werden. Ich bin etwas abgespannt. Ich muss mich etwas hinsetzen. Na, Sie sollten auch lieber etwas ausruhen inzwischen. Vor allem keine Angst. Kann das Urteil nicht noch anders ausfallen? Nein. Nochmals, bloß nicht nervös werden. Weitergehen. Gehen Sie doch endlich weiter. Bleiben Sie nicht hier stehen. Ja, ja. Ich bleibe schon nicht stehen. Jetzt ist es Zeit. Ein Arzt! Ach, schnell, ein Arzt! Ich hab dich umgebracht. Schrecklich. Lasst nur. Es ist so am besten. Verzeih mir, Lisa, dass ich dich nicht auf andere Art freigeben konnte. Nicht um deinetwillen war's, sondern um meinetwillen. Ich war längst reif. Und Marsha kommt zu spät. Wie wohl ist mir. Wir brachten das Drama »Der lebende Leichnam« von Leo Tolstoi in einer Funkbearbeitung von Helene Schmoll. Die Personen und ihre Darsteller waren Fedor Protasov, genannt Fedja, Rudolf Fernau, Karenin, ein Freund seines Hauses, Friedrich Schönfelder, Mascha, ein Zigeunermädchen, Gabriele Reismüller, Ivan Pietuschkow, ein verkommener Maler, Otto Schlamt, Untersuchungsrichter Theodor Loos, Advokat Karl Box, Artemjew, ein Spitze, Kurt Haars, Kellner Walter Thurau. Ferner wirkten mit Ina Ritter, Lilo Simon, Heinz-Dieter Eppler, Kurt Karas, Hans Lindeck, Michael Sprang, Wolfgang Warnke. Musik Heinrich Feischner. Ton und Technik Herbert Karrer und Luitgard Runge. Spielleitung Claire Schimmel.